Wir laufen. Ja, willkommen zum Nummer 4. André, möchtest du nochmal diesen Slow Clap Witz im Hintergrund machen? Ja, Moment. Vielen Dank, mein Lieben. Die goldene 4. Die goldene 4. Wundervoll. Oh, und was haben wir wieder für ein tolles Themenpaket für uns heute ausgesucht, ne, André? Da freust du dich auch. Ja, ich habe die ganze Woche dran recherchiert. Und jetzt bin ich echt gespannt, dieses Feuerwerk loszulassen. Ich freue mich auch schon die ganze Woche drauf, wenn ich ehrlich bin. Aber lass uns mal in etwas kürzeren Zeitraum sprechen. Du warst gestern im Kino und ich war auch gestern im Kino. Aber wir waren nicht zusammen im Kino, weil ich will ja nicht mit dir in der Öffentlichkeit gesehen werden. Ja, und außerdem wäre das komisch, weil dann hätten wir beide ganz schön große Strecken zurücklegen müssen. Jetzt erzähl den Leuten noch, wo ich wohne. Naja, wer wissen will, wo Thomas wohnt, schickt mir eine DM auf Twitter, @narf, und dann können wir bestimmt einen Deal aushandeln. Der guckt einfach nur in das Impressum meiner hässlichen Homepage. So. Ja, also, genau, was hast du gesehen? Genau, nochmal eben schnell eine kleine Werbung reinschieben. Aber sicher Thomas, doch. Thomas, kleine, hässliche, gammelige Homepage, was man nicht sieht. Ich schmeiß hier mit Airquotes um mich. Könnt ihr ja mal googeln. Echt mal, google mich mal. Folgt mir auf Twitter. Folgt mir auf Instagram. Sofort. André, was hast du im Kino gesehen? Ich habe den Marsianer gesehen. Und ich habe mir Alles steht Kopf angeguckt. Aber lass mal erstmal über den Marsianer reden. Und da sollten wir uns jetzt direkt mal überlegen, ob wir jetzt hier einen Spoilercast machen oder nicht. Denn ich habe den Marsianer zwar noch nicht gesehen, aber ich habe das Hörbuch direkt zweimal gehört. Und wäre natürlich jetzt ganz scharf darauf, mal ein bisschen abzugleichen, was macht der Film, also wie nah ist der Film am Buch? Ah, ich würde vorschlagen, wir verpassen uns jetzt hier keinen Maulkorb, sondern geben eine offizielle Warnung raus. Das jetzt. Okay, Leute, schaltet jetzt ab oder ihr seid selber schuld. Das ist geil. mit schaltet jetzt ab oder ihr seid selbst schuld, da könnte man jeden Podcast von uns mit eröffnen. Aber ja, Mensch, Mark Watney überlebt am Ende. Und mit dem Ende sind wir schon gleich beim ersten Punkt, den wir abgleichen können, Filmbuch. Nämlich der Film endet damit, dass Mark Watney dann plötzlich Lehrer bei der NASA ist. Oder wollen wir das überhaupt so angehen? Nein, ich erkläre erstmal, worum es überhaupt geht. Ja, bitte. Das wär's doch. Also, der Marsianer, der Film, beschreibt eine nahe Zukunft, würde ich mal sagen. Ich bin mir nicht sicher, ob es überhaupt geklärt wird, in welchem Jahr wir uns befinden. Auf jeden Fall. Aber spielst du da mit einem Stift? Nein. Irgendwas klackt da in der Leitung. Vielleicht ist es die Stasi. Ich bin noch im Osten. Ja, gut, dann können wir da nichts mehr ändern. Dann machen wir eben. und die Menschheit ist mittlerweile in der Lage, bemannte Marsmissionen durchzuführen. Und wir befinden uns im Zuge der, ich glaube, dritten Mission, der sogenannten Ares-3-Mission, die sich aktuell auf dem Mars befindet, um dort Experimente durchzuführen und Proben einzusammeln, der ganze Kram. Und plötzlich zieht ein extremer Sturm auf dem Mars, der die Crew dazu zwingt, den Planeten zu evakuieren und den frühzeitigen Heimflug anzutreten. Dabei wird Kollege Mark Watney, der von Matt Damon gespielt wird, von einem sich irgendwo ablösenden Trümmerteil oder irgendeinem Gerät, ich glaube irgendwie in einer Satellitenschüssel oder sowas in der Art, getroffen und quer über den Mars geschleudert und muss zurückgelassen werden, weil man ihn nicht mehr rechtzeitig findet. Und dann ist er da, wacht plötzlich wieder auf und merkt, ja, ich bin alleine hier. Sterben ist uncool, ich sollte was dagegen machen. Genau. Genau, und dann ist das die Geschichte, wie Mark Watney, ja, ich weiß gar nicht, was das für ein Zeitraum, irgendwie 1,5-2 Jahre auf dem Mars überlebt. Mit dem, was er hat und was er als Botaniker an Fertigkeiten mitbringt, um aus seiner Scheiße Erde zu machen. Auf den Punkt, ja. Ja, also ich glaube... Wird das im Film so kommuniziert? Ja, das wird sehr deutlich gezeigt, ja. Also der Gedankengang, der dargestellt wird, ist, er kommt vom Klo, spült und überlegt kurz und dann Cut und schon sieht man ihn draußen vor diesem Klobehälter die Klappe aufmachen und so einzelne Pakete rauszuholen. Dazu muss man sagen, die Exkremente werden anscheinend vakuumversiegelt und dann in so einer Box außerhalb dieser Wohnkuppel auf dem Mars gehalten. Lass mich kurz an dieser Stelle Farin Urlaub zitieren. Ich lasse Kot an meinem Hoden trocknen und bastel mir meine neue Freundin selbst. Ja, ein überdimensionales Meerschwein frisst die Erde auf. Mindestens genauso krass wie der Marsianer. Ja, genau. Ja, wenn nicht sogar viel mehr. Und dann holt er sich da diese vakuumversiegelten Scheißpäckchen aus dem Klo und steckt sich Oropax. Ich weiß gar nicht, warum ich das jetzt so lustig finde. Ja, aber. Und steckt sich Oropax in die Nase, während er damit ja quasi Dünger für seine Erde anrührt. Siehst du, da weicht der Film vom Buch ab. Also im Buch keine Oropax? Nein, im Buch keine Oropax. Er zieht das knallhart durch. Er ist Profi. Matt Damon ist halt anscheinend doch nicht so hart, wie alle denken. aber was mich meint, ich habe jetzt gerade auch, ich habe mir gerade einfach mal den Wikipedia-Artikel zum Film durchgelesen und ich habe mir die Handlung auch einmal komplett durchgelesen. Und ich muss sagen, was da steht, das scheint sich sehr, sehr nah am Buch gehalten zu haben, was mich freut. Allerdings, ich habe jetzt das Hörbuch habe ich zweimal inzwischen gehört. Und für mich war das immer so, ich habe das fast wie ein Podcast gehört, weil es eigentlich für mich nur so ein großes Gedankenspiel war. Was passiert, wenn ich auf Mars strande und irgendwie überleben muss? Und als Gedankenspiel und so ein bisschen so fast Science-Podcast-mäßig, weil der Andrew Weir hat das ja unglaublich gut recherchiert und sehr, sehr wissenschaftsgetreu quasi alles beschrieben und sich ausgedacht und ausgerechnet. Da hat es für mich wirklich super funktioniert. Nur gerade beim zweiten Mal hören ist mir dann so erstmal so richtig aufgefallen, dass das Buch an sich jetzt nicht so gut geschrieben ist. Also es ist sehr, also dieser im Buch ist es bei dem Mark Watney läuft es immer so nach demselben Prinzip ab. Mark Watney ist auf dem Mars. Mark Watney trifft auf ein Problem. Mark Watney denkt, oh fuck, und dann löst er das Problem. Und nachdem er das Problem gelöst hat, taucht das nächste Problem auf. Und so arbeitet er sich Schritt für Schritt durch, bis er dann am Ende gerettet wird. Und dieses Pattern hat man dann irgendwie dann noch relativ zügig durchschaut und auch von der Schreibe her ist es eben auch relativ trocken gehalten. Es hat mich trotzdem total bei Laune gehalten, weil mich eben dieser wissenschaftliche Aspekt total interessiert hat. Rein, wenn ich das jetzt als Buch bewerten müsste, so auch von der Schreibe her, ist es irgendwie eher durchschnittlich. Hatten das der Film auch, also zum einen hat der Film das geschafft, diesen Science-Part richtig rüberzubringen, aber und hält er trotzdem auch dramaturgisch durch auf der ganzen Strecke? Ich finde schon. Also zunächst, ja, es kommt extrem viel Wissenschaft in diesem Film vor. Also zu so einem Maße, dass es mich schon gewundert hat, dass das tatsächlich durchgewunken wurde von einem, von großen Hollywood-Studios. Aber es ist wirklich, es wird sehr viel auf den Prozess eingegangen, auch auf die Kalkulation dahinter, um das alles schön zu unterfüttern und das nicht nur so als Fakt quasi dem Zuschauer vorzuwerfen. Und das wird aufgelockert, aber nicht durch irgendwelche krassen Action-Sequenzen oder sowas, sondern durch Humor. Und zwar auch wieder zu einem Maße, der mich sehr überrascht hat. Nämlich der ganze Film ist unfassbar witzig. Nicht slapstick witzig, aber mit so einem Augenzwinkern, die Kommentare, die Mark Watney auf dem Mars so von sich gibt und wie auf der Erde, auf der NASA miteinander umgegangen wird, das läuft alles auf einem sehr doch überraschend unterhaltsamen Level ab. Und das hilft enorm dabei, dass der Film nicht in die trockene Richtung einfach abrutscht. Also es hat das Buch auch gemacht und versucht, weil diesen Watney eben immer so einen Spruch mitgegeben und ist ja eh auch so ein grundoptimistischer Typ, der Watney. Und damit hat man versucht, das Buch ein bisschen aufzulockern. Allerdings muss ich sagen, manchmal wirkte das ein bisschen plump und die Sprüche waren nicht so richtig gut. Also war es für mich war die Charakterzeichnung von Mark Watney wirklich nicht das Highlight des Buches. Was mich auch nochmal, also zum Beispiel im Buch wird das ja alles über die Logs gemacht. Also der Mark Watney hat ein Logbuch, und das, ich weiß gar nicht, ob er schreibt oder ob das ein Videoding ist. Auf jeden Fall wird dadurch mit dem Leser kommuniziert, weil Mark Watney hat ja keinen Grund, wenn er draußen rumläuft, mit sich selber zu sprechen. Und es ist ja dann auch die Ich-Perspektive in diesen Logs. Wie wird das im Film gemacht? Im Film spricht er in GoPros, die im Schiff angebracht sind. Also nicht überall im Schiff, aber die auch zur Aufzeichnung von solchen Logs da sind. Und da sitzt er dann immer, wenn er irgendwie isst oder irgendwelche Berechnungen durchführt, sitzt er dann immer vor der Kamera und spricht rein. Und ja, wie du schon gesagt hast, wenn er irgendwie draußen alleine auf dem Mars ist oder sowas, hat er wenig Grund zu reden. Und da findet dann auch kein Gespräch in irgendeiner Art und Weise statt. Also er führt kaum Selbstgespräche eigentlich. Was später auch nicht abgeändert wird, sondern kommt ein neues Element dazu. Ich weiß nicht, wie das im Buch ist, aber Mark Watney durchwühlt dann die persönlichen Gegenstände seiner Crewmitglieder, die ihn zurückgelassen haben, als sie vom Mars geflohen sind. Und vom Captain dieser Mission schaut er in den Laptop und entdeckt, dass sie Musik dabei hat. Allerdings, wie er meint, den schrecklichsten Musikgeschmack der Welt hat und irgendwie nur Disco-Zeug hört. Ja, das ist im Buch auch so. Ja, und dann tauchen plötzlich Szenen auf, wie er mit diesem Mars-Buggy durch die Mars-Wüste fährt. Und im Hintergrund läuft irgendwie, ich weiß gar nicht, was haben sie verwendet, also gegen Ende, aber Staying Alive bestimmt. Und nee, das glaube ich nicht, also Bee Gees nicht. Ne? Aber haben sie drin gehabt und ich glaube Jimi Hendrix, wenn ich mich richtig erinnere. Also so 70er Musik. Was am Anfang komisch war. Aber ja, es hat sich irgendwie in diese lockere Grundstimmung, die dann auch der Humor erzeugt hat, eingefügt, ganz gut. Also es hat mich sehr, sehr positiv überrascht. Ich habe anderes erwartet von dem Film. Ich dachte, dass wir mehr Action sehen werden, obwohl ich wusste auch von dir, als du mir von dem Buch erzählt hast, dass es überhaupt nicht, das Material überhaupt nicht hergibt. Aber ja, da hat Hollywood ja auch kreative Freiheit. Und deswegen bin ich umso positiver überrascht, dass das draus geworden ist, was wir jetzt gesehen haben, was ich jetzt gesehen habe. Ja, also was ich da jetzt auch in der Handlung in der Wikipedia gelesen habe, also die scheinen es wirklich sehr getreu alles wirklich nacherzählt zu haben, ohne da große Veränderungen drin zu haben. Das Einzige, was sie, glaube ich, im Film rausgelassen haben, ist, dass wenn Mark Watney von seinem Basecamp aufbricht Richtung ja diesem Schiff der Ares 4 Mission, was da schon stationiert ist, mit dem er dann sich in Orbit schießen will. Wie das sich in der Handlung der Wikipedia las, fährt er da relativ straight durch, oder? Also dann fährt er vom Hub dahin oder ist er da? Ja, genau. Also er fährt die Nacht durch, lädt tagsüber über die Solarpanels den Buggy wieder auf und fährt dann weiter. Ziemlich problemfrei. Ja, und das habe ich gestern auch noch gelesen nach dem Kino, dass er da im Buch doch wesentlich größeren Problemen gegenübersteht und sich irgendwie überschlägt und stecken bleibt und alles. Ja, genau. Also im Buch hast du da irgendwie noch den viel größeren Fuck-up, weil er zum einen erstmal da baut der Andy zwei Probleme ein. Eben einmal, dass er sich mit dem ganzen Mars-Rover-Gespann, was er sich da gebaut hat, überschlägt. Und davor noch in einen Sandsturm fährt auf dem Mars, der sich über hunderte von Kilometern erstreckt. Und dadurch, dass so viel Sand in der Luft ist, wird natürlich auch die Effektivität der Solarzellen eingeschränkt. Und dann war noch ein Teil, eine Problemstellung. Also wirklich, ich, in dem Buch, finde ich, kann man immer von Problemstellung zu Problemstellung denken. Also weil das wirklich so schematisch geschrieben war. Und das war eben diese Problemstellung, dass Mark Watney keine Kommunikation mehr zur Erde hatte, in diesen riesigen Sandsturm reinfährt und das gar nicht mehr merkt. Das, also er merkt es gar nicht, weil es so langsam dunkler wird in diesem Sandsturm, weil er so groß ist, dass er es nicht merkt. Und die Angst halt ist, dass er irgendwann den Point of No Return erreicht, wo er zu weit in den Sandsturm reingefahren ist, dass sich die Solarzellen nicht mehr stark genug aufladen können und er es auch nicht wieder rausschafft. Und dann auch nicht rechtzeitig an dieser Rakete ankommt, mit der er sich rausschießen kann. Genau, und dann kannst du im Buch noch lesen, wie er sich da wieder rausfuchst. Ja, der Film folgt eigentlich der klassischen Heldenreise. Also das ist sowas von offensichtlich. Der einzige wirklich, ja, also es geht eigentlich immer relativ stetig bergauf für ihn. Alles funktioniert ohne wirklich große Probleme, bis er dann plötzlich die Sauerstoffschleuse zu dem Zelt, in dem er die Kartoffeln anpflanzt, in die Luft jagt. Und das ist der große Fuck-up des Films dann nach dem zweiten Akt quasi, am Ende des zweiten Akts. Und das bewältigt er dann irgendwie noch. Parallel hat die NASA irgendwie eine Lösung gefunden, wie sie ihn wieder zurückholen können. Und dann geht's eigentlich wieder relativ ruckelfrei weiter. Ja, aber ja, da das eben so, ich will nicht sagen innovativ erzählt wird, aber auf so eine ungewohnte Art und Weise einfach mit diesem ganzen wissenschaftlichen Hintergrund, wird es halt trotzdem nicht langweilig, obwohl das der offensichtlichste Verlauf ist, den du hättest planen können für einen Film. Wo der mich mir nochmal interessiert, also du hast gesagt, er jagt die Luftschleuse in die Luft. Also nicht, ist das nicht absichtlich. Aber er, wie wird das im Film dargestellt? Also ist das ein Unfall von ihm? Also das Ding ist, im Buch wird so erzählt, da fängt er auf einmal an, irgendwie den Weg dieser Luftschleuse zu erzählen, wie sie auf der Erde zusammengebaut wird, dann zum Mars geschossen wird und wie Mark Watney dann nur diese eine Luftschleuse Tag ein, Tag aus benutzt, sie dadurch viel stärker beansprucht wird, als sie eigentlich bei Konstruktion geplant war und sie dann einfach das Material versagt nach einer gewissen Zeit und sie dadurch dann eben leckt und dadurch dieses ganze Hub in die Luft fliegt. Also ich meine, dass es so war. Ich kann mich nicht mehr explizit daran erinnern, aber ich meine auch, er kommt von außen wieder ran an die Luke, verschließt sie, will die Luke zum Inneren dieser Station öffnen und dabei läuft irgendwas schief und das Ding sprengt es quasi ab, wenn man so will. Ja, ich meine, es ist natürlich auch schwer, das dem Zuschauer zu kommunizieren, wenn du einfach sagst, so Materialversagen lässt sich schlecht kommunizieren, wenn nicht Watney irgendwie sich danach hinsetzt und klipp und klar sagt, was da passiert ist. Sonst wirkt das so wie so ein random Moment, der so eingestreut ist. Im Buch hast du natürlich ganz andere Möglichkeiten, das irgendwie aufzubauen, den für den Leser auch verständlich zu machen. Ja, klar. Ja, aber muss ich auch sagen, ich war noch nie so traurig über kaputtgegangene Kartoffeln. Und dass die ganze Scheiße in der Erde gestorben ist. Ne? Ja, schockgefrostet. Was hast du dem Film gegeben? Eine 8. Auf einer 8. Ja, also ich fand es echt grundsolide. Ridley Scott hat gezeigt, dass er irgendwie doch noch gute Filme machen kann. Also ich habe mal in seine Filmografie geschaut. Viele sagen ja, der Gladiator wäre sein letzter wirklich guter Film. Das kann ich jetzt, die Meinung würde ich nicht teilen, weil Black Hawk Down kam zum Beispiel auch noch, den ich grandios fand. Gut, auch schon lange nicht mehr gesehen habe, aber American Gangster wäre noch ein Meilenstein von ihm. Ob der nun positiv oder negativ ist, da scheiden sich auch die Geister dran, aber ich bin im Kino eingeschlafen. Das ist mir auch schon sehr lange nicht mehr passiert. Tatsächlich? Tatsächlich, ja. Der Film geht 8 Stunden 39 gefühlt. 157 Minuten. Viel zu lang. Viel zu lang. Danach Robin Hood, der war einfach nur dumm. Also selten sowas Uninspiriertes gesehen. Und dann der große Knackpunkt Prometheus. Wobei ich... Den habe ich ja nicht gesehen, aber irgendwie habe ich Bock drauf. Ja, ich fand den auch. Ich fand das coole Science-Fiction. Es ist halt, ja, er hat viele, viele Lücken irgendwie darin und ein paar einige Entscheidungen sind alles andere als nachvollziehbar, aber es ist schöne Sci-Fi-Unterhaltung. Und ich weiß jetzt auch nicht, wie groß man da Ridley Scott Vorwürfe machen kann, weil der Film wurde von Damon Lindelof geschrieben. Damon Lindelof hat zum Beispiel auch Lost zu verantworten, was jetzt auch schlimm klingt, okay. Aber das Lost-Ende ist ja auch so eine Kontroverse. Viele hassen das Lost-Ende, weil sie irgendwie den Knoten nicht, die Schleife nicht zusammenziehen, sondern so viele Fäden einfach im Nichts liegen lassen und verteufeln ihn so ein bisschen deswegen. Aber das ist so ein bisschen das generelle Problem eines Damon Lindelof, der auch Tomorrowland geschrieben hat, was unfassbare Grütze war. Und im zweiten Star Trek, nämlich Star Trek Into Darkness. Na? Into Darkness, ja. Bist du wirklich Fan? Bist du Nein, ich bin auf jeden Fall Fan, ja. Aber man merkt es halt, er ist. Ach so, dafür ist aber ganz schön. Damon Lindelof ist ein Meister großartiger Konzepte, die man so noch nie gesehen hat, aber irgendwie kriegt er es nicht hin, am Ende die irgendwie abzurunden. Und darin ist auch Prometheus so ein bisschen gescheitert. Und ja, Ridley Scott, ja, weiß ich nicht, ob man ihm da Vorwürfe machen kann. Gut, und dann hier Exodus, Gods and Kings, da müssen wir nicht drüber reden. Aber der Marsianer jetzt wieder, also ich fand sehr, sehr schöne Kameraarbeit. Schöne. Da geile ich mich ja gern drauf. Ja, ne? Also kann man nicht sagen, das kann er noch. Grandiose Unterhaltung, kann man machen. Kann man machen. Was man auch machen kann, ist Alles steht Kopf. Ja. Den habe ich mir gestern angeguckt. Mir war gestern nach einem richtig schönen, ja, weiß nicht, Familienfilm. Ich würde es gar nicht als Familienfilm beschreiben, aber so diese typischen Pixar-Movies und Alles steht Kopf ist ja wirklich fantastisch besprochen worden. Und dem Ganzen kann ich mich eigentlich nur anschließen. Ich bin total begeistert von diesem Film. Wollen wir folgendermaßen machen? Ich raste jetzt nochmal wegen dem Trailer aus zu Alles steht Kopf. Ja. Und dann erklärst du mir, warum der Film trotzdem gut ist. Okay, bitte. Also, der Trailer. Bitte. Der Trailer zu Alles steht Kopf. Wie man ihn schon oft im Kino gesehen hat, wenn man oft im Kino war, weil sonst kann man ihn nicht oft im Kino sehen. Sie wissen schon. zeigt nämlich das Innere des Gehirns und des Kopfes von einem Mann und einer Frau, wie dort quasi kleine Wesen in ihrer Kontrollzentrale sich befinden und ich nenne es jetzt einfach mal die Emotionen der Charaktere steuern. Das ist das, was im Trailer vermittelt wird. Thomas wird es bestimmt gleich noch weiter ausführen. Alles gut. Ja, so kommt's rüber. Und wir sehen quasi eine Unterhaltung zwischen Mann und Frau. Und alles, was passiert, ist, dass 500 Jahre alte Klischees wieder ausgegraben werden, dass die Frau redet, der Mann innerlich total abschaltet und auch seine kleinen Menschen in seinem Kopf, die ihn steuern. Und dann will die Frau plötzlich eine Antwort haben und die kleinen Wesen im Kopf des Mannes schrecken plötzlich auf und wissen nicht, was sie tun sollen und ziehen sich irgendwie eine Ausrede aus dem Hut. Und ich habe das nur gesehen, ich dachte, das darf doch nicht wahr sein. Die machen doch mittlerweile so gute Filme und dann wird mir sowas hingeschmissen, was so breitgetreten wurde. Und ja, das also, hat mich. Das, ja, ich weiß vom Trailer nie auf den kompletten Film schließen. Das war das Wort. Aber das hat mich extremst aufgeregt. Dann habe ich natürlich aber hinterher bei den schönen Rocket Beans von den Kollegen von Kino Plus auch schon großes Lob gehört. Das hat mich das Ganze nochmal überdenken lassen. Du hast auch schon ein paar Zeilen zu mir geschrieben, dass der Film toll ist. Jetzt breite dich aus. The stage is yours. Gut, pass auf. erstmal grundsätzlich, es ist immer noch ein Film für die Familie, es ist immer noch ein Film für Kinder. Und wenn du Witze für Kinder machen willst, dann ist es immer gut, wenn du dich auch so ein Klischee ein bisschen bedienst. Ja, aber so willst du doch nicht. Pass auf. Und ich stimme dir da ja auch zu. Ne? Das sind echt heftig breit getretene Klischees. Aber das ist, Pass auf, wie mache ich das jetzt? die Sache ist die. Diese Männchen in deinem Kopf, das sind ja die Emotionen, die gezeigt werden. Also in diesem Filmuniversum hast du in deinem Kopf fünf Figuren, die dich steuern. Das sind fünf Emotionen. Das ist einmal Freude, Trauer, Ekel, Angst und ja, nennst du Sinn für Gerechtigkeit. Das ist irgendwie auch so ein bisschen Zorn und Wut und so Kram. Und die entwickeln sich und die entwickeln sich mit dem aufstrebenden Menschen, der da geboren wird, vom Kleinkind zum Kind, zum Teenager, zum Erwachsenen mit. Also so, die machen genauso so eine Entwicklung durch, so wird das im Film kommuniziert, wie der Gesamtmensch an sich. Und natürlich sind das irgendwie Klischees, die sie benutzt haben, aber dann könntest jetzt auch argumentieren, die sind halt dann, das ist halt, die Gesellschaft hat sie dann halt so geformt und so gemacht. Also das ist nichts, was jetzt nicht. Es ist nicht, dass du da, dass du geboren wirst und du hast gleich nur so fünf Kerle in deinem Kopf hocken, die nur Fußball gucken wollen. Fünf Showies. Das hat mich auch ein bisschen gewundert, denn das ist auch ein bisschen so ein kleiner Unterschied. Die Frau und der Mann haben jeweils alle, der Mann hat männliche, also ich meine, das sind natürlich keine Menschen, das ist schwer da, also von den Attributen und von den Stimmen und von der Zeichnung her hat der Vater männliche Figuren in seinem Kopf sitzen oder Gefühle in seinem Kopf sitzen und die Mutter weibliche Gefühle in ihrem Kopf sitzen, aber das Kind und der eigentliche Protagonist, diese menschliche Protagonistin in diesem Film, Riley, hat sowohl männliche als auch weibliche Gefühle das ist interessant. In ihrem Kopf. Und ist noch in der Entwicklung. Und bevor ihr jetzt irgendwie noch weiter vertiefe, kann man ja vielleicht erstmal sagen, worum es geht, falls es vielleicht noch gar keiner mitbekommen hat. Es sind eben, du hast in diesem Film zwei Bühnen quasi. Du hast einmal unsere Welt, erzählt die Geschichte einer Familie, einer kleinen Familie, Mutter, Vater, Kind, die aus Minnesota umziehen nach San Francisco in die große Stadt. Das wird nur so, das ist jetzt keine wichtige Hauptstory, aber weil der Vater, das klingt so, als ob der so eine neue Firma aufmacht und da versucht irgendwie durchzustarten. Und die Familie zieht eben mit und Riley wird da so ein bisschen entwurzelt, wird von ihren Freunden getrennt, muss ihre Hobbys aufgeben, wie zum Beispiel, sie liebt Eishockey spielen, kann das jetzt in San Francisco auch nicht mehr machen. Und die Familie zieht eben nach San Francisco. Gleichzeitig bekommst du dann noch Einsicht in Rileys Kopf, also in das Kind, in das Leben quasi dieser fünf Emotionen in ihrem Kopf. Und du kriegst quasi, dieser ganze Film ist gibt dir eine große Analogie, wie man sich das vorzustellen hat, wenn sich ein junges Gehirn quasi entwickelt und wie das mit den Emotionen im Kopf funktioniert. Und das geht eben weit über fünf Figuren sitzen in einem Kontrollraum hinaus. Das ist wirklich nur so ein kleiner Teil und es ist unglaublich, ich fand es unglaublich beeindruckend, wie clever und intelligent sie eben dieses große Konstrukt, diese große Analogie für den menschlichen Geist quasi geschaffen haben. Und darin findet eben die zweite Geschichte statt, in der so ist, dass sich das alles so ein bisschen gegenseitig bedingt, weil Riley sich da so entwurzelt fühlt, es ihr deswegen nicht so gut geht, gehen die sogenannten Kernerinnerungen ihr abhanden, die in ihrem Gehirnzentrum quasi eingelagert werden. Das sind Kernerinnerungen, die dich als Menschen ausmachen und definieren. Dann sind quasi Freude und Kummer machen sich auf, beziehungsweise werden mit diesen Kernerinnerungen gehen sie, ich will das jetzt gar nicht so genau erklären, aber die gehen halt quasi hops aus der Kommandozentrale und versuchen es wieder zurück in die Kommandozentrale zu schaffen, damit es Riley auch wieder gut geht, weil ohne sämtliches Personal quasi in der Steuer auf der Brücke können sie das Kind auch nicht so richtig steuern. Und es ist einfach eine total schöne Geschichte, die erzählt wird. Es ist total komplex auch. Es ist total intelligent, wie das alles was sie sich da ausgedacht haben, auch für unterschiedliche Gedankenkonstrukte, die sie da aufbauen. Das ist allein finde ich total beeindruckend. Ich glaube, mit diesem Modell, was sie sich da ausgedacht haben, könnte man auch komplexere psychische Krankheiten oder so erklären, was sie in dem Film jetzt nicht gemacht haben, aber könnte man machen. Aber es illustriert einfach unglaublich toll eben diese Gedankengänge in der Riley und schafft eine sehr große emotionale Nähe. Und noch dazu ist einfach dieser Film unglaublich schön erzählt. Es gibt tolle Momente, in denen man lachen muss. Es gibt sehr emotionale und traurige Momente. Und ich habe mich einfach durchweg sehr, sehr gut unterhalten gefühlt. Ja. Und hast du auch eine Träne verdrückt, wie am Ende von Fast and Furious 7? Entschuldigung. So habe ich das nicht gemeint. Aber ja, ja. Nee, also ja, das klingt auf jeden Fall viel besser als das, was ich in dem Trailer wahrgenommen habe. Und ich habe auch richtig Bock, den Film zu sehen. Also alleine, was du jetzt gemeint hast, von wegen, ja, dass im Kopf des Kindes die Emotionen unterschiedliche Geschlechter haben und sowas, ja, was das für eine Komplexität erzeugt in einem Kinderfilm. Also, aber das war ja sowieso schon immer, ist ein Disney-Film, ne? Pixar? Es ist ja ein Disney-Film, ja. Disney was Pixar. Ja sowieso auch schon immer ein bisschen mit Disneys Stärke war, dass sie einfach auf den zwei Ebenen gearbeitet haben, und zwar Kinderfilme mit erwachsener Botschaft zu machen. Ja, also das ist, ja, also in diesem Film steckt so viel drin. Es ist, ja, ich bin total begeistert. Ich bin eigentlich gar nicht so der Freund von Animationsfilmen, aber der hat mich wirklich total abgeholt und ich hatte wahnsinnig viel Spaß dabei. Und von daher, wenn du sagst, ja, in den Köpfen von Mutter und Vater wird irgendwie ziemlich mit Klischees gearbeitet. Ja, aber, und da kann man auch kritisch gegenüberstehen, das kann ich total verstehen, aber der Film macht in anderen Bereichen so eine großartige Arbeit, dass das einfach diese kleinen Klischees, die sich da bedient haben, um noch einen Witz reinzumachen, der macht das nicht kaputt. Ja. Also überhaupt nicht. Insofern auf jeden Fall angucken. Mach ich. War der 3D oder? Der war 3D, ja, war, kannst aber auch in 2D gucken. Also ich fand das 3D jetzt nicht sonderlich, hat mir keinen Mehrwert geboten. Hm. Aber also, wahrscheinlich ist es sowieso so, wir hatten auch geguckt, welche Vorstellung nimmt man. Nimmt man die eine 2D-Vorstellung um 15 Uhr oder nimmst du einfach eine 3D-Vorstellung, die halt zu einer vernünftigen Zeit läuft? Klar, ja. Also das ist, also es ist nicht schlecht, es bringt keinen Mehrwert, aber es macht es auch nicht irgendwie kaputt oder so. Außer dein Geldbeutel. Guter Spruch. Ja, kurze Anmerkung, den Marsianer habe ich auch in 3D gesehen. Ich weiß gar nicht, ob es 2D-Vorstellungen gibt, jedenfalls in dem Kino, wo ich war. Ja, größtenteils unnötig, würde ich sagen. Ein paar Landschaftsaufnahmen sind echt schön im 3D, ist echt schick. Eins, zwei Kameraschwenks werden dadurch noch ein bisschen intensiver, aber generell, na, ist es wieder so ein Ding, wo man sich fragt, war das jetzt notwendig? Aber gut, kann man nichts machen. Gut, dann haben wir, glaube ich, jetzt erstmal die Filme abgehakt, würde ich sagen. Ja. Hast du etwas, worüber du mit mir sprechen möchtest, André? Ja, weiß ich nicht. Wollen wir vielleicht erstmal den Werbejingle singen? Haben wir einen? Habe ich jetzt folgt in dieser Sekunde festgelegt. Folgt mir auf Twitter, folgt mir auf Instagram. Yeah, yeah, yeah. Pass auf, nee, dann mache ich jetzt weiter. Ich habe so ein schönes Thema ausgesucht. Da haben wir ganz kurz eben gerade auch schon vorher gesprochen. Du warst überhaupt nicht begeistert, aber ich mach das jetzt. Du bist jetzt meine Instanz, mein Profi auf dem Gebiet. Das ist auch verknüpft mit einer kleinen Hausaufgabe. Jedenfalls für uns beide. Oh, jetzt habe ich mein Hausaufgabenheft nicht. Ja, ich erinnere dich dran, kein Problem. Darf ich dir auch Termine für die Arbeit mitteilen und die brüllst du mir dann rechtzeitig zu? Ich habe nämlich keinen Kalender für 2015. Oh, hast du keinen, sitzt du nicht an dem Computer ja, gerade? Hast du kein Handy in der Tasche? Aber es ist ganz cool, dass das Leben ist schwer, ne? Habe ich festgestellt, tatsächlich zum Durchblättern mal zu haben. Gerade wenn man irgendwie in Sitzungen ist und dann über Themen spricht. Da muss ich mir noch irgendwo einen ausgraben. Naja, Hausaufgaben. Ich möchte jetzt, ja, pass auf. Sprich. Es geht um Autonomous Sensory Meridian Response Videos. Kurz ASMR Videos. Nein, Thomas, du hast das ganz falsch gesagt. Warte. Ich mach das mal ein bisschen nach. Ich hoffe, man kriegt's hier mit meinem Billigmikro hin. Pack deine krassen English Skills aus. Du musst auf jeden Fall flüstern. Flüstern ist ganz wichtig. Okay, komm. Und ganz wichtig, mit deinen Fingern überall komisch draufklopfen. Genau. Wenn ihr empfänglich für dieses Phänomen seid, dann kribbelt euer Hirn jetzt, weil wir so gute Geräusche gemacht haben. Ich glaube, ich kann dir jetzt mal sagen, wie ich überhaupt auf das Thema gekommen bin. Bitte. Podcasts. So. Also, ich habe im Podcast haben sie darüber gesprochen. Moment, welchen Podcast war es? Ich glaube, Hello Internet. Haben sie darüber gesprochen? Kommt mir fast wie ein Reply All Thema vor. Aber ja. Bitte? Es kommt mir fast wie ein Reply All Thema vor. Nee, es war kein Reply. Ich habe schon lange kein Reply All mehr geguckt. Gehört. Hm. Oder wo habe ich? Ich weiß es nicht. Ja, aber bei einem Podcast haben sie darüber gesprochen und ich finde das irgendwie total faszinierend. Ich habe es aber selber noch nicht ausprobiert. Es geht also um ASMR-Videos. Und das sind Videos, in denen man soll über Audio stimuliert werden eigentlich, oder? Also Sinn und Zweck ist es wohl irgendwie ein Tingeln im Gehirn. Ja, ich kann das nicht mal beschreiben. Tingling nennen die das immer. Also ein Tingling Sensation. Tischeln oder Prickeln oder sowas in der Richtung, ja. Also, wenn man das jetzt mal von außen betrachtet, wenn man nach ASMR-Videos auf YouTube sucht, dann findet man Leute, die sitzen zum Beispiel vor einer Kamera und flüstern ganz leise irgendwelche Sachen ins Mikrofon. Oder nehmen, ja, was nehmen die? Luftpolsterfolie und knistern mit der rum. Oder, ja, machen irgendwelche Geräusche. Ich habe auch gehört, zum Beispiel bei einigen lösen Audiospuren von irgendeinem französischen Café das aus. Und dann, also du setzt dich hin und setzt einen Kopfhörer auf und hörst diesem ASMR zu und dann sollst du eine Tingling Sensation in deinem Kopf haben und das soll total entspannt sein und total toll und Leute hören das zum Einschlafen und also das ist mehr als einfach nur irgendwie Regen im Hintergrund zu hören und das ist irgendwie ganz beruhigend, sondern das sei richtig, da hat man wohl richtig eine Reaktion im Gehirn. Und das finde ich total faszinierend. Ich habe es aber noch nie ausprobiert und ich finde, wir sollten das mal ausprobieren. Also ich weiß gar nicht mehr, wie ich drauf gestoßen bin, durch irgendeine YouTube-Suche nach Schieß mich tot, vermutlich Pornos. Und bei YouTube? Du bist immer ein Anfänger. I forgot how to internet. Sorry. Nee, auf jeden Fall werden mir seitdem in regelmäßigen Abständen ASMR-Videos meistens mit Massage in die Empfehlungen gespült. Was ich immer sehr irritierend finde. Obwohl, genau, da muss man noch dazu sagen, jeder hat irgendwie so einen bestimmten Sound, auf den man nur anspringt. Also während einige Leute irgendwie so ein ASMR-Erlebnis haben, wenn sie Leute in ihr Ohr flüstern hören, haben das wiederum andere eben mit Luftpolsterfolie geknistert, aber nicht bei Flüsterei. Also da muss jeder für sich diesen einen Ton Sound finden, dieses eine Soundpattern. Ich musste kurz an South Park denken. Der braune Ton. Das ist Tingling Sensation, aber in der falschen Richtung. Ja, aber du sagst schon richtig, es scheint da irgendwie unzählige verschiedene Varianten zu geben, die sowas angeblich triggern sollen. Aber das scheint ja schon irgendwie sowas Pseudowissenschaftliches zu sein. Ich habe keine. Aber ich finde es auch einfach interessant, weil das mal wieder zeigt, was durch das Internet möglich wird. Also, wenn du dir vorstellst, von Zeiten vor dem Internet hast du ja überhaupt, also im Internet findet ja alles seine Nische. Und wie solltest du als normaler Mensch irgendwie die Möglichkeit haben, auf so ein Video zu stoßen, wo jemand knistert und dann hast du ja. Diese Dinging Sensation. Vor allen Dingen, du musst ja total alleine dabei vorkommen. Also ich kann mir das nicht vorstellen, dass jemand beim Bier in der Kneipe neben seinem Kumpel sitzt und meint, ey, ich habe gestern auf der Luftpolsterfolie rumgeklackert. Boah, meine Fresse, hat das geprickelt. Ja, wenn es einen Wikipedia-Eintrag hat, ist legit, ne? Also das muss man schon sagen. Ja gut, das stimmt, ja. Den könnte ich eigentlich mal aufmachen, wenn wir schon von Pseudowissenschaftlichkeit reden. Dann kann ich auch den Wikipedia aufmachen. Also da ich ja vor einiger Zeit schon darauf gestoßen wurde vom YouTube-Algorithmus, habe ich, naja, mal mehr, mal weniger ernsthaft probiert, mir das selber anzutun. Aber so richtig geklappt hat es nicht. Aber es ist trotzdem eine beruhigende Nummer in den meisten Fällen. Also, aber wenn es noch nicht so richtig geklappt hat, dann hast du einfach noch nicht deinen Sound. Genau, gefunden. Ich probiere auf jeden Fall für unsere Hausaufgabe, die du gleich nochmal näher benennen wirst, hoffe ich, damit ich es mir auch aufschreiben kann. Ich will ja keinen Eintrag im Klassenbuch riskieren. Ja, das will ich an deiner Stelle auch nicht. Ja, vielleicht habe ich meinen Sound einfach noch nicht gefunden. Ne? Ich möchte ganz kurz, ich habe ein bisschen Wikipedia offen und irgendwie fasst es die Wikipedia diese drei Sätzen irgendwie viel besser zusammen als wir in der letzten Viertelstunde. Also, ASMR ist ein Neologismus, der in der Netzkultur entstand und bezeichnet ein emotionales Kopfkribbeln, das als angenehm und beruhigend empfunden wird. Dieses Kribbeln wird durch Sinnesreize aus verschiedenen Sinnesmodalitäten ausgelöst, beispielsweise durch Berührung am Kopf beim Friseurbesuch. Ach so, okay. Bestimmte Geräusche, ruhige Stimmen oder eine nahe persönliche Aufmerksamkeit durch eine andere Person. Das Phänomen ist bisher noch nicht wissenschaftlich erforscht. Der letzte Satz besagt quasi, vergiss alles, was ich gerade geschrieben habe. Es könnte auch nur ausgedacht sein. Nee, also aber ich finde es interessant. Ja, es ist auf jeden Fall eine spannende Nummer. Also die Leute in dieser Szene, das scheint ja schon fast irgendwie was Verschwörerisches zu haben. Also ich kann ja mal erzählen, ich folge jemandem auf Twitter. Und dieser jene, macht in seiner Freizeit solche Videos und packt dabei irgendwie Überraschungseier aus und knistert mit der Folie rum oder streicht mit einem Pinsel übers Mikrofon, und auch die Luftpolsterfolie ist sehr beliebt. Und da ich dieser Person auf Twitter folge, habe ich mitbekommen, dass sie schon ein paar Mal interviewt wurde zu genau diesem Thema eben und ihrem YouTube-Channel. Unter anderem, glaube ich, von der Bild und bei der BBC war sie sogar irgendwie in einem Artikel. Und immer wenn die online gegangen sind, hat die Person sich unfassbar aufgeregt darüber. Die verstehen das doch alle nicht, was wir hier machen. Und wir werden nicht ernst genommen und sowas. Und alles, was die Artikel gemacht haben, ist eben die kritische Distanz zum Thema zu wahren und quasi offen zu legen, hey, wir wissen nicht, was das ist. Die Wissenschaft hat keine Erklärung dafür. Es könnte alles ausgedacht sein. Das ist alles, was da stattgefunden hat. Und ich habe gerade auch noch schon kommt halt wird dann diese Reaktion ausgelöst, die man gerne aus dem Verschwörungslager eben kennt. Das fand ich sehr interessant. Auch nochmal vielleicht interessant. Es gibt auch natürlich gibt es ein Subreddit dafür, /r/ASMR mit 110.000 Subscribers. 110. Also schon eine größere Community. Das würde ich auch sagen, ja. Und ja, also man fragt sich ja immer, können so viele irren? Ja, können sie. Hier ist zum Beispiel, ja, also Guy jumps out of the map in Fallout New Vegas. Unintentional. Male. Also soft speaking. Das ist jetzt ein Let's Play Video mit einer coolen Stimme oder was? Also Gronkh macht auch ASMR. Ich gönne mir jetzt einmal kurz das Abspielen. Aber ich kann ja zumindest mal aus eigener Erfahrung auch sagen, weil hier steht, dass dieses Phänomen durch beispielsweise Berührungen am Kopf beim Friseurbesuch ausgelöst wird. Das kann ich nachvollziehen. Also ich finde, das ist ein richtig angenehmes Gefühl, wenn der Friseur einem mit dem Kamm über die Kopfhaut fährt. Und dann so, bei mir ist es irgendwie am Hinterkopf so ein paar Stellen, da drüber geht. Und ich denke mir jedes Mal, komm, noch ein Zug, komm schon. Oh, das wird, genau. Oh. Ja, gut, das kann ich aber, also als es gesagt wurde hier, Berührung beim Friseur, das kann ich jetzt auch irgendwie nachvollziehen. Also das ist, ja. Ich lasse das Video laufen, es ist wirklich ein Typ, der ein Let's Play macht und irgendwie anscheinend einen Glitch zeigt. 15 Minuten lang. Und dabei redet. Ja. Ja, also der Tag scheint auf YouTube Geld zu bringen. Ein Kommentar. I really enjoyed it. Thanks for posting. Nee, also das ist wohl kein Tag auf YouTube, das ist halt, also der Let's Player hat das nicht als ASMR-Video veröffentlicht, sondern irgendwer hat aus der ASMR-Community ist drauf gestoßen, hatte wohl eine Reaktion drauf und hat es dann in den Subreddit gepostet. Okay. Ja. Auf jeden Fall super interessant irgendwie. Und deshalb, ja, wenn du schon mal ausprobierst, ich finde es einfach so interessant, dass ich sage, ich finde, wir sollten das einfach mal ein bisschen durchklicken bis zum nächsten Mal, als eine Hausaufgabe. Mal ein paar ASMR-Videos ausprobieren und gucken, ob wir auch eine Tingling Sensation haben. Und dann können wir das nächste Mal davon berichten. Aber Hände über der Decke, ne? Ja, lass mal machen. Lass mal machen. Also im Zweifelsfall wirst du halt von irgendeiner ruhigen Stimme beruhigt, schläfst besser ein, warum nicht? Ja, also ich wollte jetzt auch nicht zu viel Zeit da rein investieren. Aber mal, ne? André und Thomas um selbst. Die Zeitung muss voll werden. Sorry, aber ohne Tingling Sensation tippe ich hier keine einzige Textbox voll. Siehst du, das kann aber auch sein, ne? Tippen auf der Tastatur, ja. Kann ich mir super, bestimmt das auch sein. Passt gut Ding. Rein, ja. Wir können ja auch nächstes Mal ein ASMR-Special machen, in dem wir einfach auf Dingen rumhacken. Die Folge 5 wird einfach nur eine ASMR-Folge. Ja, 5 Stunden lang. Weißt du, was das Beste wäre? Wenn das die eine Folge wäre. Wir machen das jetzt noch ein paar Wochen weiter und in der Retrospektive ist diese eine ASMR-Folge, die geht dann viral und geht total durch die Decke und unser anderen Crap will sich nie machen. So wird das laufen. Mist. Nur weil André einmal so schön so. Oh. Ich habe nicht gestöhnt, ich habe buchstabiert. Ja, das war jetzt mein Stöhnen dazu. Das war meine Tingling Sensation. Siehst du, bei dir hat es schon geklappt, Mensch. Ja, kann ich mir sehr. Auf dem richtigen Weg. Genau, und vor allem, ich liebe das ja immer, wenn ich mir eine Publikation anhöre oder ansehe und wenn diese Publikation mir den Hausaufgaben gibt. Das finde ich immer besonders toll. Deshalb gebe ich jetzt mal diese Erfahrung einfach mal weiter. Und dann wieder darauf eingeht, auf diese Hausaufgaben, wie eine gewisse Sendung, die wir beide gucken. Kino Plus. Kino Plus ist seit einer halben Ewigkeit nicht mehr auf die Hausaufgabe eingegangen, kann das sein? Ja. Aber das Konzept fand ich sowieso schwierig. Also um es nochmal kurz zu umreißen, Kino Plus, das Kinomagazin auf Rocket Beans TV. Wir sollten langsam Werbegelder dafür verlangen, dass wir denn die so oft erwähnen, die guten Brunnen. Kino Plus übrigens ist ab 18. Ja, ja, ja. Haben sie, die bringen jetzt hier richtig Hardcore-ASMR-Videos. Ja, auf jeden Fall, das Kinomagazin hatte das oder hat die Rubrik Die Hausaufgabe, in der die Hosts einen Film, der ihnen nah am Herzen liegt, quasi als Hausaufgabe aufgeben. Den sollen die Zuschauer bis zur nächsten Woche schauen und dann wird darüber diskutiert und die Meinungen abgefragt sozusagen. Das haben die dreimal gemacht, glaube ich. Dreimal, viel mehr kann es nicht gewesen sein. Immer waren Lücken zwischen. Genau, und dann das Ding aber versanden lassen, Wochen, Monate nicht mehr drüber gesprochen. Und dann haben die sich auch noch Filme ausgesucht, die ultra schwer auf legalem Wege zu kriegen waren. Und die haben es in jeder Folge diskutiert. Ich weiß gar nicht mehr, worum es beim letzten Mal ging. Auf jeden Fall haben sie geschaut, kann man nirgendwo streamen, kann man nicht auf iTunes kaufen, müsste man sich als DVD besorgen oder sowas. Kriegst du quasi in keiner Videothek mehr. Und dann hieß es, ja, naja, aber der ist doch so besonders und sowas. Ja, das mag ja sein, das ist doch schön, aber dann bereite es mir doch bitte anders auf, wenn ich als Normalo-Zuschauer überhaupt keine Chance habe, das Ding zu schauen, ohne erheblichen, in Anführungsstrichen, aber zu großen finanziellen Aufwand zu betreiben. Oder halt nautische Aktivitäten. Nautische Aktivitäten. Na? Stimmt, das darf man nie vergessen. Ja, und das hat mir einfach, also für mich war das immer, wenn sie dann eine Hausaufgabe gegeben haben und die tatsächlich auch besprochen haben und ich kannte den Film nicht, dann war das für mich immer 30 Minuten skippen von dem Ding. Also, weil ich mich dann auch nicht so tot spoilern lassen möchte, weil es dann, wenn es dann doch ein Film ist, den ich trotzdem nochmal sehen möchte, weil es ist auch immer, wenn die Sendung wöchentlich kommt und sie das wirklich wöchentlich durchziehen würden, ich würde das gar nicht schaffen. Also, weil ich finde es auch dann so, jetzt auf Zwang, mir einen Film reinzuziehen. Ja, die Stimmung muss halt da sein, ne? Und wenn die fehlt, dann wird das schnell zu so einer Drucksache, auf die man dann schon wieder keinen Bock hat. Das ist genauso, wie manche Menschen eigentlich Doctor Who gucken müssen, aber sehr unter Druck gesetzt werden in letzter Zeit. Von wem redest du? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, ich muss nur gerade daran denken, dass heute Abend wieder eine neue Folge Doctor Who kommt, auf die ich mich schon sehr freue. Und ich würde gerne mit anderen Doctor Who-Fans darüber sprechen. Ich fürchte nur, das wird nicht möglich sein. Was meinst du, André? Ich kann deinen Ärger voll nachvollziehen. Also ich hasse solche Menschen. Unendlich. Ich kann die auch nicht ab und ich verstehe nicht, warum du überhaupt noch mit demjenigen redest. André. Thomas. Woran liegt es? Klag mir mal dein Leid. Naja, es ist... also, ja, Mann. Im Prinzip geht es darum, dass der BBC iPlayer mir keine Möglichkeit gibt, Airplay zu benutzen, dass ich das Ding auf dem großen Bildschirm schauen kann. Und ich sehe es nicht ein, das irgendwie auf dem Laptop zu schauen. Ich finde das gemein. Ich finde das auch gemein. Ich schmolle. Ich habe die letzte Folge allerdings auch auf dem Laptop geschaut. Und jetzt möchte ich dich mal eins fragen. Hast du kein einziges HDMI-Kabel bei dir zu Hause rumfliegen? Nee, aber sehe ich so aus, als ob mein MacBook einen HDMI-Stecker hätte? Du hast doch ein Display bei dir stehen, oder? Ja, das ist aber auch nur 24 Zoll groß. Boah. Gut, ja, jetzt lass mich doch mal ausreden. Junge! Ich will das auf meinem Sofa gucken. Wie bist du... Vom großen Fernseher. Wie schließt du dein MacBook an diesen Bildschirm an? Mit einem Mini-Display-Port auf DVI. Weil ich nur so die 144 Hertz rauskriege. Die du brauchst, zum Reddit-Surfen. Ja. Meine Reddit-Experience muss so smooth wie möglich sein. Aber schöner Monitor-Brag, den du da gerade noch eingeschoben hast. Kein Problem. Affiliate-Link so dann in der Podcast-Beschreibung. Kauf dir doch irgendwie so ein räudiges Mini-Display-Port auf HDMI-Kabel oder was auch immer und klemm dein MacBook an deinen blöden Fernseher. Selbst die räudigen Adapter kosten mich mindestens 20 Euro. Will ich nicht. 20 Euro? Ja. Ey, ich gehe jetzt auf Amazon. Und wenn das jetzt nicht stimmt... Das ist großes Radio. Wenn das der Grund ist, warum... Ey. Wie viele Folgen habe ich verpasst? Das ist jetzt schon die vierte, weißt oder? Weißt du, das ist schon die vierte, weil ich mache den Schnitt diese Woche, weil ich schneide das ruhig raus, also ist hier auf. So, pass auf. Display, Port, HDMI. So. Fullman Displayports, hast du ein HDMI-Kabel zu Hause? Naja, das, was am Apple TV hängt. So. 2 Meter Full HD Mini Displayport auf HDMI-Kabel für 12 Euro. Das sind schon 12 zu viel. Meine Güte, André. Investier doch mal in die Zukunft. Ja, aber dann gucke ich das auf einem Bildschirm, auf dem ich es eigentlich auch nicht gucken wollte. Das ist Kacke. Worauf willst du das denn gucken? Na, auf meinem Fernseher. Ja, und dazu nimmst du den blöden Displayport auf HDMI und klemmst es dann an. Und dafür muss ich meinen Rechner durch? Alter, wir leben in so coolen Zeiten. Und trotzdem muss ich meinen Rechner durch die Bude tragen, damit ich ihn mit einem Kabel an den Fernseher anschließen kann. Pass mal auf, dann hiss jetzt einfach die Segel und lade die Dinger runter. Es ist jetzt nicht so, dass du das noch nie gemacht hättest, André. Oder weißt du nicht, wie das geht? Nee, dann muss ich noch ein Tutorial lesen. Ist das nicht schön, wenn wir so unseren Twist im Podcast austragen? Ja, eigentlich schon. Das hat was doch Tiefentherapeutisches, möchte ich mal behaupten. Ja, ich finde das wichtig, dass wir auch ein bisschen menscheln im Podcast. Weißt ja, du? Klar. Das also ist, so fühlt sich Markus auch gleich viel wohler. Hallo Markus, falls du uns noch abonniert hast. Also, war schön gestern mit dir im Kino. Also liebe Hörer, wir sind eure besten Freunde. Wir sind eure Dagi Bee. Wir sind euer Unge. Ja, richtig. Wir sind auch auf YouTube. Ja, genau. Also, ich möchte nur sagen, ich freue mich heute Abend sehr auf eine neue Folge Doctor Who. Der zweite Teil einer Doppelfolge, wo mir schon der erste Teil viel Spaß gemacht hat. Und ich könnte jetzt auch sagen, warum. Nein. La, la, la, la, la, la, la. Ich glaube, wir beenden das für heute an dieser Stelle. Wir sind jetzt bei 57 Minuten. Und, oder möchtest du noch ein Thema anfangen? Nee, lieber nicht. würde ich sagen, machen auch, wir den Deckel drauf. Möchtest auch Doctor Who gucken? Genau, ich möchte jetzt unbedingt Doctor Who gucken. Und vorher fahre ich noch in die Stadt und kaufe mir einen Adapter. Nicht. Es ist ja nicht so, dass du nicht sonst auch irgendwie für total blöden Scheiß Geld ausgibst, irgendwelche Apps oder so. Ne? Einfach mal für Lifeline 2 irgendwie 3 Euro ins Nichts geschossen. Da müssen wir nochmal drüber reden, wie scheiße Lifeline 2 ist. So, das ist ein gängiges Thema. Das hier kleine Ankündigung für nächste Woche. Du kündigst aber Spoiler, nächste Woche schon an? Du was? Kündigst in einer Woche einen Podcast an? Harte Nummer. Okay, nicht für nächste Woche, für kurze Ankündigung für Podcast Folge 5. Nee, Folge 6. 5 ist ja die ASMR-Folge. Folge 6. Lifeline 2, die große Hoffnung im iOS-Spieleland, kauft es euch nicht. Und ja, schaltet auch nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder heißt. Moment, wenn es wieder heißt.